Was misst eigentlich PISA? Es ist bekannt, dass Korrelationen keine Kausalitäten begründen können. Sie können allerdings Vermutungen bezüglich einer bestimmten Kausalität stützen. So wissen wir, dass Korrelationen zwischen Intelligenz und Schulerfolg zu den höchsten in der psychologischen Diagnostik gehören und, darüber hinaus, dass die gemessene Intelligenz einer der besten Prädiktoren für den Schulerfolg ist. Es wirbelte deshalb in Fachkreisen erheblichen Staub auf, als Heiner Rindermann 2006 zeigte, dass bei PISA 2000 und 2003 die Ergebnisse aller drei Kompetenzen Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften nicht nur miteinander extrem hoch korrelieren, sondern auch mit der gemessenen Intelligenz. Rindermann stellte die Frage in den Raum, ob die PISA-Tests nicht einfach nur Intelligenz messen. Außerdem verglich er die OECD-weit gemessenen PISA-Ergebnisse mit denen von Richard Lynn und Tatu van Hanen zusammengestellten Messergebnissen der durchschnittlichen IQs der entsprechenden Staaten und stellte hier ebenfalls eine hohe Korrelation fest. Damit war die Büchse der Pandora geöffnet. In ihrem Kommentar zu Rindermanns Untersuchung kritisierten Vertreter des deutschen PISA-Konsortiums verschiedene Aspekte seines methodischen Vorgehens und äußerten abschließend, Zitat, nach unserer Auffassung lassen sich von Rindermanns Befunden und Interpretationen nur zwei aufrechterhalten. Erstens, Intelligenzmaße und Bildungsindikatoren bzw. schulisch vermittelte Kompetenzen korrelieren hoch miteinander. Zweitens, das Bildungsniveau ist in den sogenannten westlichen Industriestaaten höher als in anderen Staaten und hängt mit Merkmalen dieser Industriestaaten, wie zum Beispiel demokratischer Staatsform, Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit, zusammen. Zitat Ende. Damit hätten wir ein klassisches Henne-Ei-Problem. Bis zu welchem Grad sind unterschiedliche PISA-Ergebnisse ein Resultat unterschiedlicher Intelligenzniveaus oder andersherum, bis zu welchem Grad sorgt unterschiedliche Unterrichtsqualität für Unterschiede in der gemessenen Intelligenz? Darauf haben auch die Vertreter des deutschen PISA-Konsortiums im Grunde keine Antwort. Das Problem kann und soll hier auch gar nicht gelöst werden. Das macht es aber nicht irrelevant. Lynn und Van Hanen hatten gezeigt, dass der Wohlstand der Nationen mit der gemessenen Durchschnittsintelligenz der Völker positiv korreliert. Ebenso zeigten Erik A. Hanuschek und Ludger Wössmann, dass kognitive Testleistungen, wie sie zum Beispiel bei PISA ermittelt werden, mit dem Wirtschaftswachstum der betreffenden Länder positiv korrelieren. Zitat: Die Forschungsergebnisse belegen, dass Unterschiede in Bildungskompetenzen einen großen Teil der Unterschiede im Wirtschaftswachstum erklären können. Zitat Ende. Wenn man Intelligenz mit kognitiver Testleistung gleichsetzt, dann passt das bestens zu den Ergebnissen von Lynn und Van Hanen. Aber wie gesagt, die Henne-Ei-Frage soll an dieser Stelle ausdrücklich offen bleiben. Doch vor einer anderen Erkenntnis kann man die Augen kaum verschließen. Die weit verbreitete Annahme, höhere Bildungsausgaben würden das Bildungsergebnis von ganz alleine verbessern, wird leider weder national noch international gestützt. Die Art der Unterrichtspläne, die Qualität der Schulorganisation, die Ausbildung und Motivation der Lehrer, die Qualitätskontrolle und der Wettbewerb im Bildungssystem spielen aus meiner Sicht die entscheidende Rolle. Bester Beleg: Die deutschen Spitzenländer im PISA-Vergleich haben deutlich niedrigere Ausgaben pro Schüler als die Schlusslichter. Es führt zu nichts, im Zusammenhang mit der PISA-Diskussion Umwelt und Erblichkeit gegeneinander in Stellung zu bringen. Bei einer Erbkomponente von 80% und einer Umweltkomponente von 20% könnten günstige Umweltbedingungen den gemessenen IQ um 7 Punkte erhöhen, wenn sich die Umweltbedingungen um eine Standardabweichung verbessern. Beträgt die Erbkomponente 50%, so würde eine Verbesserung der Umweltbedingungen um eine Standardabweichung den IQ um 11 Punkte erhöhen. In die Umweltbedingungen fließen aber viele Komponenten ein, nämlich Elternhaus, soziale Herkunft und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Die Schule ist nur ein Teil davon. Und es ist deshalb unwahrscheinlich, dass sie die gemessene Intelligenz um mehr als 5 Punkte beeinflussen kann. Die beste Schule macht ein dummes Kind nicht klug und die schlechteste Schule macht ein kluges Kind nicht dumm. Eine gute Schule kann aber entscheidend dazu beitragen, das vorhandene Maß an Intelligenz in vollem Umfang einzubringen und in tatsächliche kognitive Leistung umzusetzen.